Ho ho ho ho ho ho ho ho go ho ho ho radio jeden Mittwoch zwischen 22 Uhr und 24 Uhr im Bermudafunk. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 28.10. ist, dann handelt sich meine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend die Band Tiptop und die Maie. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Tiptop. Guten Abend. Ja, guten Abend. Und zwar, ihr seid hier aus einem besonderen Grund, weil ihr nämlich bald einen Auftritt habt, nämlich am Freitag. Genau, am Freitag im MTC mit einigen anderen Bands, aber da kann die Maya auch gerne was zu erzählen, das haben wir die unter anderem mitgebracht, weil die auch das Ganze ein bisschen mit organisiert und der Initiator ist, auch von der Idee her. Also am Freitag findet ab 19 Uhr im MTC eine Soli-Veranstaltung statt für den Kölner Flüchtlingsrat e.V., Die Bands verzichten alle auf ihre Gage, damit wir die kompletten Einnahmen spenden können. Und es spielen Quantum, Tiptop, Bad Reputation, Snuff Greens und Karoshi. Ja, und Snuff Greens haben wir gerade gehört. Die kommen großartige Band aus Holland. Aus Holland. Und ja, das bedeutet also, da findet im MTC, der eigentlich so ein Laden ist, wo eigentlich immer irgendwie, eigentlich so ein Kommerzschuppen, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Auf der Zülpicher in Köln. Und der hat sich bereit erklärt, einfach mal euch den Laden zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist schon mal großartig. Das hat der Udo Flieder organisiert. Mhm. Und also die stellen uns den Laden kostenlos zur Verfügung. Ich denke mal so bis 12 Uhr. Also eigentlich so lange, wie wir wollen. Mhm. Und dann wird da wieder der reguläre Betrieb anfangen. Mhm. Und wie viele Bands spielen da nochmal? Fünf? Fünf Stück. Fünf Stück. Und es fängt auch wirklich um 19 Uhr an, nicht erst irgendwie irgendwann. Also unser Ziel ist, ja, pünktlich anzufangen. Ja. Eigentlich ist das, ja, cool, Open End zu machen. Hallo, Mikrofon. Eigentlich ist das Ziel dann auch Open End zu machen. Ja. Ich will mal schauen, ob wir das hinkriegen. Der ganze Spaß kostet 8,50 Euro Eintritt. Also wir freuen uns halt auch, wenn Leute bereit sind, noch mehr zu spenden. Es gibt auch noch eine Tombola, die von Rilrec gesponsert wird. Und da kann man sich dann ein Los kaufen und was Schönes gewinnen. Ja, schöne Grüße an Max und an Lars von Rilrec, die wahrscheinlich dann auch da vor Ort sind, ne? Ob Max kommt, weiß ich nicht, aber Lars wird auf jeden Fall da sein. Ah ja. Und für was ist es jetzt konkret, dann das Geld, das zusammenkommt? Also der Kölner Flüchtlingsrat ist ein eingetragener Verein, der sich halt, also der macht halt Flüchtlingsberatungen, der unterstützt die also Flüchtlinge und Leute mit ungeklärten Aufenthaltsstatus, um nicht zu sagen illegal, halt einfach darin, sich eine neue Existenz in Deutschland aufzubauen. Und also bei den Flüchtlingen ist es halt immer so, dass sie überhaupt gar keine Informationen darüber haben, wie das denn hier alles abläuft, und sie beraten halt, wie man vorgeht, um den Asylantrag zu stellen, und ja, auch bei der Wohnungssuche. Ja, ich habe gehört, das Erste, was ein Flüchtling bekommt, ist Post von der GEZ. Ist das so? Ja. Also die wollen den Rundfunkbeitrag wollen sie erstmal haben, wenn die hier irgendwo gemeldet sind, also in irgendeinem Flüchtlingsunterkunft. Der erste Brief ist von der GEZ, und dann wollen sie halt Kohle sehen, und die wissen natürlich nicht, was sollen sie damit machen. Und dann haben sie die erste, nicht Straftat, aber halt die erste Mahnung am Hals, wenn sie nicht drauf reagieren können. Ja, ist das so? Mhm. Also ich weiß auch nur davon, dass halt innerhalb von 3 Wochen, wenn die Registrierung als Flüchtling erfolgt ist, dass man dann halt auch direkt eine Steuernummer bekommt. Ah ja. Also GZ, ja, und Steuern kann man zahlen, ja, wenn man sonst halt irgendwie kaum Rechte hat. Tja, so läuft also deine halt, Kinder, ja, können nicht die Schule besuchen, ja, aber du kannst Steuern zahlen. Das ist doch was Schönes. Ja, schön. Ja, sollen wir was spielen von euch, von Tipptopp? Ja, mach mal. Spielt mal was live, oder? Ihr habt da extra hier euch vorbereitet. Was jetzt schon? Ja, da muss ich mir mal noch ein bisschen Vorlauf geben. Okay, dann spielen wir mal was aus der Dose hier, ne? Was wollt ihr denn hören von eurer Platte Trecker und Schnaps? Ja. Von der Platte, ja, wir haben eine quasi EP in abgespeckter Form. Eine Demo-CD. Ja, machen wir doch schön mal. Das darfst du dir aussuchen, Rüdi, oder? Ah ja, was nehmen wir denn hier? Wir haben keine Probleme, weg damit. So heißt das Lied, oder was? So heißt das Lied, 10. Bei dir Nummer 10. Ja. Ah ja, wir haben keine Probleme. Das ist eine scheiß Aufnahme. Oh, na, lass mal das, ja. Dann nehmen wir noch, was haben wir denn da? Wir wissen nicht, was wir spielen. Okay. Der Klassiker. Wir wissen nicht, was wir spielen. Wir wissen nicht mal, wo wir sind. Ja, der Hoshi aus der Online-Redaktion hat schon mal recherchiert. Ne? Natürlich müssen die keinen Beitrag bezahlen, aber ich denke mal, die müssen auf jeden Fall mal nachweisen, dass sie keinen bezahlen müssen. Na, ihr kennt ja diese Post von der GZ im Briefkasten und dann gibt es halt diese Felder, die man ankreuzen muss und zurückschicken muss, dass man halt irgendwie befreit, den Antrag auf Befreiung. Du sagst gerade Freistellungsantrag. Wenn, sowas, ja. Genau. Wo wir gerade meinten, es ist ja ziemlich einfach für dann eine solche Person, diesen auszufüllen, wahrscheinlich, ist ja gar kein Problem. Das ist ja auch, ja, klar. Ja. Also ich meine, ja, man muss ja auch direkt mit der Bürokratie konfrontiert werden, wenn man hier hinkommt. Das ist ja das Erste und Wichtigste, was man lernen muss. Ne? Nach der Grenze sofort Amtsdeutsch lernen und dann weiß man Bescheid. Definitiv. Ja. Und einen Anwalt am besten gleich mitbringen. Sind sie vielleicht ja dann schon selber, das weiß man ja nicht. Ja. Ne? In vielen Fällen. Keine Ahnung. Ja, Maya, du arbeitest bei einer Flüchtlingsunterkunft hier in Köln. Kannst du ruhig ins Mikrofon rülpsen, das ist kein Problem. Das war nur ein kleiner. Ich arbeite auf verschiedenen Notunterkünften. Mhm. Also im Moment außerhalb von Köln. Ja, und was willst du noch dazu wissen? Ja, wie ist das, was das so läuft oder wie das so abgeht hier oder ein bisschen so ein Einblick halt. Also die Flüchtlinge, von deinem Alltag. Also die Flüchtlinge kommen halt an. Es ist eine Turnhalle, wo dann halt da drin Trennwände aufgebaut sind, so dass man halt quasi einzelne Zimmer hat. Und dann werden die Flüchtlinge halt medizinisch untersucht und geimpft. Und dann warten sie halt in der Notunterkunft ab, bis sie halt registriert werden können von der zentralen Ausländerbehörde. Mhm. Wie lange dauert das so im Schnitt? Also ich arbeite in Notunterkünften seit ein paar Monaten und am Anfang hat es sehr lange gedauert und mittlerweile sind wir so bei 10 Tage bis 2 Wochen, bis dann die Registrierung erfolgt, dass sie halt ihre Bescheinigung ausgestellt kriegen, dass sie halt asylsuchend in Deutschland sind. Und dann werden sie halt in eine Erstaufnahmeeinrichtung transferiert. Und diese Notunterkünfte gibt es halt jetzt einfach im Moment, weil einfach alle überfordert sind mit dem Zustrom, der ist, weil halt einfach die Kapazitäten, die mal da waren, ja schon in den 90er Jahren abgebaut wurden. Ja, sind die eigentlich, wer jetzt nach Deutschland jetzt kommt, ich schätze mal so zu Fuß oder sonst irgendwie, landet der hier zufällig in Köln oder hätte der auch zufällig dann irgendwie in Hoyerswerda landen können? Also die... Kann man sich das irgendwie aussuchen, wo man hin will, in welche Stadt? Nee, das überhaupt nicht. Also die Zuteilung erfolgt halt über den Königsteiner Schlüssel und dann wird man halt einem Bundesland zugeteilt. Dann wird natürlich geschaut, ob die Flüchtlinge halt in anderen Bundesländern Familie haben, damit halt eine Familienzusammenführung erfolgen kann. Aber ansonsten entscheidet ein Computersystem darüber, wo welcher Flüchtling landet. Was ist mit dir? Was ist denn der Königsteiner Schlüssel? Ach, das ist jetzt wahrscheinlich zu kompliziert. Das heißt, das muss wissen, dass es sowas gibt. Ich glaube, das ist vielleicht für viele das erste Mal, dass sie davon hören. Ich würde es auch gerne wissen. Also der Königsteiner Schlüssel ist halt einfach eine Formel, die halt die Bevölkerungszahl, das Steueraufkommen und die geografische Größe der einzelnen Bundesländer halt mit einbezieht, um halt zu schauen, wie viele Flüchtlinge jedes Bundesland aufnehmen kann. Jetzt haben wir gelernt, wie kompliziert sowas sein kann. Aber auch, dass ein System zumindest dahinter steckt. Das ist ja schon mal. Habt ihr irgendwelche Fragen an die Maya? Ihr seid wahrscheinlich genauso interessiert wie ich. Ich muss sagen, mir fällt jetzt nicht eine konkrete Frage ein, wenn ich diesen ersten Schritt höre. Ich habe jetzt nur über den zweiten halt ein bisschen was mitbekommen, wonach dann schon eine Zuteilung stattgefunden hat. Und da geht es dann um eine kleine Kommune, wo mein Vater quasi mitbeteiligt ist, wenn diese Flüchtlinge ankommen, die dort dann halt richtige Unterkünfte bekommen. Aber jetzt quasi bei der Menge, die jetzt nochmal zusätzlich gekommen ist, mit der nicht gerechnet wurde, dann tatsächlich auch Kapazitäten wie Hallen etc. freigeschaltet werden. Ich kann zu den ganzen Details technischer Hinsicht oder wie jetzt die Abläufe organisatorischer Art sind, von Anfang an gar nicht viel sagen. Wir hatten halt nur ein längeres Gespräch und da ist halt so ein bisschen klar geworden, die Grundproblematik ist eigentlich nicht, jetzt einfach nur eine Unterkunft zu stellen und die Leute in irgendeiner Form zu versorgen, sodass sie, dass sie Sachen waschen können, Lebensmittel haben, ein Bett und so weiter und so fort. Sondern das große Problem ist halt, die Leute entsprechend betreuen zu können, wenn die hier ankommen, so wie nötig ist, damit überhaupt eine Art vorgeschaltete Integration stattfinden kann und die Hilfe erstmal gegeben ist für eben die ganzen Prozesse, die dann noch folgen. Mhm. Plus, dass man eben auch sehen muss, wenn diese Menschen jetzt gerade mal die Möglichkeit haben, irgendwo trocken zu schlafen und mal ein, zwei, drei Tage in einem normalen Ablauf irgendwo drin sind, wo sie vielleicht auch ein bisschen, also so eine Art Privatsphäre genießen, dann, glaube ich, schalten sich auch erst diese Traumata ein, die sich eben aus den Erlebnissen vorher ergeben haben. Das ist eben auch so ein Thema gewesen, worüber wir gesprochen haben. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Also es ist ja nicht so, dass, dass die Leute hier entspannt angekommen sind, sondern die haben halt entsprechende Strapazen hinter sich. Und da ist es eben wichtig, dann eben auch eine Betreuung vor Ort zu haben in der Form, dass, dass Menschen sich wiederum diesen Menschen annehmen können. Und da liegt eben oft auch das Problem, neben all diesen anderen Problemen zu gucken, wo kriegen wir diese Leute untergebracht und was entsteht daraus? Eben die Betreuung. Dass man wirklich einen direkten Kontakt zu diesen Menschen hat, um die hier auch ja, zu empfangen und entsprechend auch aufnehmen zu können und in die Geschehnisse, die dann halt folgen, erstmal auch mitzunehmen und zu integrieren, ne? Weil sonst sind die verloren. Ja. So, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also in einer Notunterkunft kann man halt eigentlich keine psychologische Betreuung halt irgendwie betreiben. Klar sind sehr, sehr viele von den, die ankommen, traumatisiert. Nicht alleine durch die Flucht, die sie sich teilweise, also ich kenne von Familiengeschichten, die halt aus Syrien hier hingelaufen sind, der Mann dann noch mit einer Schutzverletzung und seiner Frau und seinen zwei kleinen Zwillingen. Und das dauert dann halt ein bisschen, bis du von Syrien hier hingelaufen bist, ne? Und also auch gerade bei den Kindern so sind einige dabei, die traumatisiert sind. Aber da kann halt einfach erstmal keine psychologische Hilfe in einer Notunterkunft erfolgen. Ich denke mal, in einer Notunterkunft, also da sehe ich auch irgendwie den Sinn meiner Arbeit dran, ist halt einfach erstmal das Gefühl den Menschen zu geben, dass sie willkommen sind und dass sich jemand um sie kümmert. Egal wie, ich finde es einfach krass, dass Leute irgendwie aus ihrer Heimat vertrieben werden. Ich meine, wir reden jetzt hier eigentlich von ganz normalen Menschen, die irgendwo probieren klarzukommen mit den Umständen, die da halt herrschen. Das kann jetzt Kulturkreis, klimatisch sein, sonst irgendwas, aber die Zustände, die halt im Moment gerade auf der Welt geschaffen werden und die halt echt Leute dazu bringen, zum Äußersten zu gehen, nämlich ihre Heimat zu verlassen und alles auf die Waagschale zu werfen, das bedeutet in dem Fall wirklich das eigene Leben. Das ist echt, da kann man nichts zu sagen, so. Also, wer da noch irgendwie skeptisch ist und noch irgendwie daran glaubt, dass es Gerechtigkeit gibt, so, also kann man nicht helfen, so Leuten. Also da muss echt was unternommen werden einfach. Und wo man da anfängt, ich appelliere jetzt einfach mal daran, dass jeder mal in sich reinguckt und sich überlegt, was er in so einer Situation machen würde. Das ist sehr schwer vorstellbar, aber tja, so ist das halt, ne? Das ist zumindest der erste Schritt, zu versuchen, sich in die Situation hineinzuversetzen, um zu verstehen. Letzten Endes dann ein bisschen, glaube ich, um die ganze Kiste. Und ich meinte auch eben, um das mal ganz so abzugehen, ich meinte auch gar nicht eine direkte psychologische Betreuung im Sinne, dass da jemand professionell psychologisch betreut wird, sondern eben dieser Kontakt, den du ja dann auch pflegst mit den Leuten, aber den so intensiv pflegen zu können, dass eben da eine Hilfe möglich ist in direkter Form. Und das ist halt schwierig bei der Menge, die dann jeweils reinkommt. Und da sind eben dann teilweise eben die einzelnen Kräfte überfordert. Ne? Und das ist so das Ding bei dem Ganzen, wo man gucken muss, wie kriegt man das hin, dass diesen Leuten halt eine direkte Hilfe angeboten wird, die ja auch selber durchaus selbstständig sind, wenn man ihnen erstmal den ersten Schritt ermöglicht, behaupte ich mal. Ne? Prost. Das ist ja auch nicht so das Problem irgendwie, dass man von Integration in dem Sinne sprechen muss. Es ist eigentlich mehr eine Chance für alle Menschen auf der Welt, wenn man sich überlegt, naja, es findet jetzt gerade was statt, irgendwie, das setzt eigentlich niemanden irgendwie vor Probleme, sondern das eröffnet halt auch Chancen. Da, es kommen jetzt so viele neue Einflüsse einfach dazu, lasst es doch einfach schneller gehen. Man kann ja auch zusammen einfach dann hier jetzt dann auch normal leben, aber halt, das müssen halt alle wollen. Deswegen ist die Integrationsfrage, wir müssen uns auch ändern, auf jeden Fall. Da muss echt was passieren. Also ich frage wir sollten mich, mal aufhören, Waffen zu exportieren in alle Welt. Mich, sind es überhaupt so viele, wie immer behauptet wird? Also ist es wirklich viel? Also wird dadurch wirklich irgendwie, also ich meine, wenn man da ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, dann könnte man doch auch irgendwie, ich meine, es ist ja keine, wir haben ja keine Flüchtlingskrise, wir haben eher eine Nazi-Krise. Also ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie, dass wir damit irgendwie ein Problem hätten, jetzt wirtschaftlich gesehen. Ich wollte auch jetzt nicht wirklich hart politisieren. Es ist jetzt darüber. Eher für die Wirtschaft ist es eigentlich sehr gut, weil Deutschland wird immer älter und die heutigen Flüchtlinge sind diejenigen, die meine Rente bezahlen und meine Pflegeversicherung. Ich wollte darüber echt nicht so hart diskutieren, Entschuldigung. Also da hast du ja jetzt mehrere Sachen angesprochen. Also zum einen denke ich halt einfach, dass die Medien halt einfach da versuchen zu polarisieren. Es wurden bisher dieses Jahr 360.000 Anträge auf Asyl gestellt in Deutschland in diesem Jahr. Damit sind wir noch lange nicht bei den Zahlen, die wir in den 90er Jahren hatten. Und dann muss man halt auch noch überlegen, dass von diesen irgendwie, ich glaube, die Quote liegt noch nicht mal bei 40%. Ich meine, es wären 36%, die den Flüchtlingsstatus kriegen. Mhm. Der Rest von den Leuten wird dann halt in die sicheren Drittstaaten zurückgeschickt oder halt in andere EU-Staaten. Wobei ich mich dann halt auch frage, ob es für Kurden so sicher ist, in die Türkei irgendwie abgeschoben zu werden. Also... Mhm. Ist ja ein sicherer Drittstaat. Ja, ja. Also ist auch ein anderer Punkt ist auch, dass ich jetzt gestern kam, glaube ich, noch so ein Bericht im ganzen Anschluss an diese ganzen Geschichten, auch hier demotechnisch und sowas in Köln gelaufen sind, schloss irgendwas ganz anderes an. Ich weiß nicht mehr wo, ich weiß nicht mehr wie, aber der Bericht war halt über Syrien letzten Endes, wie dort auch Leute wieder versuchen, in einer total zerbombten Stadt letzten Endes auch wieder aufzubauen und jemand sich dort wieder ein Geschäft quasi gekauft hat von dem Geld, was er noch hatte, um halt auch wieder da anzuknüpfen, wo er aufgehört hat und weiterzumachen. Also es ist nicht so, dass auch dort jetzt gar keine Hoffnung mehr vorhanden ist und es gehen tatsächlich auch schon wieder Leute zurück. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ob das so clever ist, ist eine andere Sache. Aber es ist halt so, dass man verstehen muss, dass die Leute halt wirklich nicht irgendwie gerne da weggegangen sind. Das ist ganz klar. Und wenn die Möglichkeit haben, in irgendeiner Form dort weiterhin Fuß fassen zu können oder wieder Fuß fassen, ja, dann sind die auch noch vor Ort und versuchen es oder sind wieder vor Ort und versuchen es. Und alle anderen, denke ich, haben halt wirklich diese Hilfe nötig und auch verdient. Egal jetzt, wie viele es sind, wo die Zahlen auch immer hingehen. Mhm. Und das auch in einfach einer menschlichen Art und Weise, in der es erfolgen muss. Wie gesagt, aber gut. Widmen uns jetzt weiter diesem Thema letzten Endes im Rahmen dann eben auch dieses Konzerts dann am Freitag. Ja. Ich denke, es ist ein endloses Thema. Also ja, ich denke mal, wenn jeder irgendwie seinen kleinen Beitrag dazu leistet, ne, dann schaffen wir dann das schon. Dann kann es auch schon funktionieren, ja. Genau. Ja. Genauso hilfsbereit, wie wir dann sein möchten oder sein sollten, wie auch immer, sind diese Leute allemal. Also das merkt man so, wie gesagt, wo ich eben erzählte, in dieser kleinen Kommune hin und her, also die helfen sich auch schon gegenseitig. Es ist jemand zum Beispiel auch dort, der dann übersetzt, für die Leute, die halt da versuchen zu helfen und eben jetzt den Sprachen nicht mächtig sind, der dann halt wirklich mit den Leuten da kommuniziert, das natürlich auch völlig aus freien Stücken tut, ne? Der selber erst vor, ich glaube, 2 Monaten angekommen ist, letzten Endes. Und also es ist schön, über solche Dinge zu hören, dass sie dort in der Form funktionieren. Wie gesagt, man muss halt schauen, wie kriegt man das in dieser ganzen Menge dann auch so hin, dass es wirklich in einer menschlichen Art und Weise abläuft und den Leuten tatsächlich geholfen wird, denke ich. Ja, machen wir mal einen musikalischen Beitrag. Juhu! Ja? Jo. Ich spiele mal was von Euro, von der nagelneuen Platte. Meteoriten der großen Idee. Oh, die kenne ich noch nicht. Ja, die ist, doch, die habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und die ist wirklich gut geworden. Ja, das war Euro von ihrer neuen Platte Meteoriten der großen Idee. Ja, der Manfred hat geschrieben, bester Beitrag ist, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen, falls dies möglich ist. Mein Arbeitskollege hat ein Haus, zwei seiner Töchter sind ausgezogen, nun nahm er eine Familie aus Eritrea auf. So funktioniert Integration. Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Es gibt ja unheimlich viele, ja, wie ich es vorher schon erwähnt habe, unheimlich viele alte Menschen, Geschiedene, die daheim sitzen, irgendwie in ihrer viel zu großen Wohnung, weil alle ausgeflogen sind, Frau, Kinder, alles. Und da vor sich selbst so hindümpeln und wenn die halt so eine junge Familie aufnehmen, das bereichert sie ja sich gegenseitig. Ne? Also ich erlebe halt einfach irgendwie in meinem Alltag einfach eine enorme Hilfsbereitschaft, also was alles angeht und so zuvorkommt und dass ich auf jeden Fall denke, dass das dann für jemanden eine Bereicherung ist, wenn er eine Familie bei sich aufnehmen kann. Vor allem, gerade wenn man so daheim so ein bisschen depressiv rumhängt in seiner viel zu großen Wohnung und eigentlich Platz hat. Und dann tut man ja noch was Gutes, ne? Das gibt ja ein gutes Gefühl. Also es geht jetzt aus rein egoistischen Gründen. Es sollte halt kein Zwang werden. Nee, ist ja kein Zwang. Aber da schätzt man hier die Politikverdrossenheit, wenn man dann aus irgendwelchen Fraktionslagern hört, man müsste das so tun, wegen gesetzlichem Beschluss. Ich weiß nicht, wie weit man da gehen sollte. Wenn das menschlich einfach schon vorhanden ist, dann machen Gesetze vieles kaputt einfach. Wie nochmal? Ja, ich sag ja nicht, dass jeder, der irgendwie in einer viel zu großen Wohnung wohnt, irgendwelche Leute aufnehmen muss. Ich sag nur, das ist halt auch eigennützig, wenn man sowas macht. Oder kann eigennützig sein, wenn man sich mit denen gut versteht. Es gibt halt viele Meinungen und es gibt viel Propaganda da draußen. Und davon kann man ausgehen, das macht halt nervös. Und ich glaube, bevor sowas gesetzt wird, man sollte es einfach laufen lassen. Es soll doch kein Gesetz werden. Also, es soll auf keinen Fall ein Gesetz werden. Nein, will doch keiner. Will doch keiner, will doch keiner. Es ist halt, nur ich habe halt auch schon gehört, so, dass aus... Was meinst du? Politischen Lagern halt, um Propaganda zu machen, um Leute zu verunsichern, halt auch schon aufkam so, ey, fall doch einfach nicht auf die Nummer rein, von wegen Hartz-IV-Empfänger müssen jetzt irgendwie Flüchtlinge aufnehmen. Verstehst du, was ich meine? Ach so, was erzählen Sie uns Schwachsinn? Das ist Schwachsinn, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wo du das gelesen hast. Im Netz. Ja. Ich halte das auch für Schwachsinn. Ja, aber wir brauchen hier keinen Schwachsinn weiterverbreiten. Ganz genau. Ja. Entschuldigung dafür. Ja. Bitte. Bitte sehr. Ja. Nee, ich wollte gar nicht. Wer wollte gar nicht? Maya wollte okay, noch was erzählen. Dann rede ich. Ja. Also man... Klar sind halt einfach die einzelnen Kommunen und die Städte im Moment halt irgendwie ein bisschen, also ein bisschen ist halt einfach eine Untertreibung. Sie sind überfordert, halt einfach die Zahl von den Flüchtlingen, die ihnen zugewiesen wird, aufzunehmen, den Platz zu schaffen, die Kapazitäten, eine Betreuung halt irgendwie sicherzustellen. Und ich finde halt einfach im Allgemeinen, sollte das halt nicht nach diesen diesen bürokratischen Vorläufen die ganze Zeit laufen, sondern halt auch einfach diese alternativen Lösungen gewählt werden, weil also ich hatte jetzt schon mehrere Fälle, wo die Menschen halt schon irgendwie Verwandte, Bekannte in Deutschland hatten und die halt auch die Kapazitäten hätten, diese aufzunehmen oder halt auch einfach ehrenamtliche Helfer, die bei uns in der Unterkunft tätig sind, die sehr, sehr guten Kontakt zu einzelnen Flüchtlingen geknüpft haben und gesagt haben, könnten direkt bei uns einziehen, aber dass man dann halt auch irgendwie bürokratische Hürden hat, dies direkt zu tun. Aber im Endeffekt wäre es natürlich für die Betroffenen einfach die bessere Lösung, bei andersweitig untergebracht zu werden, als in einer Turnhalle mit 160 Menschen. Ja, genau. Und es gibt ja auch Vereine, die sich darum kümmern, ne? An die man sich wenden kann. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber irgendwie, die sich darum kümmern, wenn jemand ein Zimmer hat oder irgendwie Platz hat in seinem Häuschen, dass die sich dann auch einem helfen, dann wie man das bürokratisch dann lösen kann, dass man eben, wenn man jemanden aufnehmen will. Das macht zum Beispiel unter anderem der Kölner Flüchtlingsrat, den diese Soli-Veranstaltung ist. Tada. So. Da haben wir es wieder. Ja. Ja. Sind wir noch ein Stück weit wieder bei Musik angekommen, Rüdi? Was meinst du? Ja, wir können was spielen. Ist super, dann gehe ich pinkeln. Das macht doch normalerweise nur der Olli. Ich hätte hier noch ein schönes Lied von Helmut Kuhl. Helmut Kuhl ist eine Band aus Stuttgart. Die sind so neu und unbekannt, dass ihr wahrscheinlich das Lied Bachelor of Hearts zum ersten Mal hören werdet. Mit TZ musst du betonen. Ja. Das waren, wie hieß die Band nochmal? Helmut Kohl. Helmut Kohl. Ja, Maja, erzähl mal, was ist denn so deine tägliche Arbeit? Bekommst du dafür Geld oder wie sieht das aus? Was machst du da eigentlich? Ich bekomme dafür Geld, ja. Beziehungsweise wenn ich das also mit meinen Überstunden halt irgendwie so schaue, ist das auf jeden Fall ein Hungerlohn, würde ich mal behaupten. Wie heißt denn dein Beruf? Wie ist denn deine Berufsbezeichnung? Meine Berufsbezeichnung ist Flüchtlingsbetreuerin. Mhm. Normaler alltäglicher Ablauf. Natürlich halt erstmal zu schauen, dass die Registrierung läuft, damit sie ihren Antrag auf Asyl stellen können. Dazu gehören halt die medizinischen Untersuchungen. Dann natürlich schauen, dass die Leute halt erstmal irgendwie, dass der Bedarf gedeckt wird, was sie brauchen an Kleidung, an Hygieneartikeln und halt all sowas. Hör doch mal zu und mach jetzt so Faxen die ganze Zeit. Ich höre doch zu. Der kennt ja meine Geschichten alle schon. Die ganze Zeit macht er Faxen hier. Dann natürlich Arztbesuche zu betreuen, zu schauen, dass man halt jemanden hat, der dolmetscht bei Arztbesuchen und dann halt Essensausgabe, also wir haben eine Catering-Firma, die kommt, aber die unterstützen wir dann bei der Essensausgabe, ja, und halt all sowas. Mhm. Also können sich ja auch nicht selbst nichts kochen, ne? Weil das ist ja wahrscheinlich logistisch unmöglich. Gibt keine Küche. Ja. Und dann jeden Tag so eine Aluschale zum Aufreißen oder wie? Das ist, also bei uns in der Notunterkunft ist das eine Catering-Firma, die halt kommt und dann halt, wie eine Kantine kann man sich das eigentlich vorstellen. Wobei für die Flüchtlinge das natürlich eine enorme Umstellung ist. Und also kann man sich vorstellen, dass sie dann irgendwie komisch irgendwie in den Topf gucken würden, wenn da Sauerkraut liegt, so, ne? Mhm. Also die beschweren sich auch manchmal übers Essen, aber das ist halt einfach die Umstellung, weil sie halt das, was angeboten wird, halt einfach nicht kennen. Ja, andere Länder, andere Sitten, ne? Ja. Und was hast du, so eine Bezugsgruppe? So irgendwie, oder musst du dich um ganz viele kümmern? Oder hast du irgendwie Zeit, Leute näher kennenzulernen und mit denen die eine Weile zu begleiten? Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also ich meine, zu Leuten, zu denen ich einen näheren Kontakt aufbaue, da habe ich auch, wenn sie transferiert werden, in einer anderen Unterkunft halt immer noch Kontakt, weil mich halt einfach interessiert, wie es bei dem weiterläuft. Mhm. Irgendwie fahren die Kinder alle extrem auf mich ab. Also sobald ich in die Unterkunft bin, habe ich direkt eine Schar von Kindern um mich herum, die sich mega freuen, dass ich da bin. Und man merkt dann, also die Sprachbarriere ist natürlich immer ein Problem, aber es gibt immer einige dabei, die halt Englisch können. Und dann kann man doch irgendwie engeren Kontakt zu den Leuten aufstellen. Und wo kommen die meisten Flüchtlinge her? So? Die meisten aus Syrien. Ja. Aber natürlich dann auch alles bunt gemischt, ne? Also bunt gemischt heißt aus allen Teilen Syriens oder aus allen aus auch anderen Ländern. Oder also wie? Der Großteil ja. sind halt Syrer, aber wir haben auch Christen, die aus Nigeria von der Boko Haram flüchten. Wir haben Leute aus Eritrea, wir haben Afghanen, viele Kurden. Ja, und diese Afghanen zum Beispiel, ey, sind die können sich ja nicht in ein Flugzeug setzen und herfliegen, sondern die sind ja, sind die irgendwie hergelaufen oder wie oder was? Oder wie kommt man von so weit weg hierher? Hast du dich da mal mit den also Leuten unterhalten? Also die Fluchtgeschichten sind alle unterschiedlich. Es gibt Menschen, die halt in der Tat mit dem Flugzeug gekommen sind. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die einfach zu Fuß gekommen sind, mit Bussen dann zwischendurch und mit Bootflüchtlingen habe ich mich auch schon unterhalten. Also es sind ganz unterschiedliche Geschichten. Und also das ist dann auch, dass irgendwie gut gewachsene Männer dann halt irgendwie ankommen, aber halt einfach orthopädische Probleme haben, einfach dadurch, dass sie halt einen Fußmarsch von mehreren tausend Kilometern hinter sich haben. Wahnsinn. Wahrscheinlich kann jeder Flüchtling, der hier nach Deutschland kommt, kann wahrscheinlich könnte ein Buch drüber schreiben. Und es wäre ein Bestseller. Ich glaube nicht nur könnte. Eins. Ja. Also ich meine, ich kriege dann halt auch öfter irgendwie Fotos gezeigt von dem Wandermarsch oder halt auch irgendwie Fotos von den Zuständen im Heimatland, wo man dann halt eigentlich direkt anfangen könnte zu heulen. Ja. Ja. Ja. Jetzt sind wir alle ein bisschen nachdenklich. Jetzt sind wir alle nachdenklich und heulen aber nicht. Nee, haben einen guten Grund, weiterhin auf das Konzert hinzuweisen, zu sagen, kommt und kommt und kommt, auch wenn es jetzt eine kleine Hilfe ist, aber in jedem Fall ist es auch eine Hilfe. Musik saufen für einen guten Zweck. Genau. Ja. Ja. Ich meine, den Spaß, den man sich sonst am Freitagabend gönnt, den kann man da halt haben und hat dabei gegebenenfalls noch ein besseres Gewissen sogar. Schämt sich am nächsten Tag nicht, dass man so viel getrunken hat. Ja, genau. Hey! Also wir wollen halt auch aus der Veranstaltung... Ja, aber die Getränkeeinnahmen gehen wahrscheinlich dann direkt an MCC, ne? Oder? Also das MTC möchte auch eine Spende leisten. Mhm. Wie hoch diese Spende sein wird, das hängt da, also das weil ist halt abhängig davon, wie viele Leute kommen und wie der Durst so ist von den Besuchern. Ja, das ist ja das Problem bei Punker-Konzerten. Die Eintritte sind immer sehr, sehr günstig und aber wird halt alles über Alkohol gemacht, ne? Ja, in diesem Fall, aber du kannst ja auch wirklich nicht meckern, ne? Du kriegst fünf Top-Bands bis hin zu Tip-Top-Bands sogar geliefert an diesem Abend. Und ich meine jetzt nur, so Eintritt ist ja meistens bei Punk-Konzerten günstig, aber dafür ist halt der Alkohol, wird halt am Alkoholverkauf wird halt der Gewinn gemacht. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel irgendeinen Techno-Partys, wo es andersrum ist. Ja, das will ich. Ja, die saufen nichts. Der geht halt nichts ans Bütchen und kauft da billig Bier. Aber dafür bezahlst du schon irgendwie 10 bis 15 Tacken dafür, dass da jemand irgendwie hinterm Computer steht. Genau, ja. Und du trinkst halt nichts, sondern nimmst irgendwie deine chemischen Drogen und fertig aus. Da verdient ja der Clubbetreiber. Dann kannst du ja auch gar nicht mehr so viel trinken, dann kann auch ruhig ein Bier 3 Euro kosten. Genau. Ja, weil dann wird es ja eh wahrscheinlich irgendwas zwischen einem Cosmopolitan oder einem, keine Ahnung, Caipirinha, ne? Also wir wollen halt auch aus der Veranstaltung nicht so ein politisches Blabla machen. Es steht halt einfach irgendwie im Vordergrund, dass alle Spaß haben, die sich am Freitag ins MTC bewegen und halt einfach, dass alle zusammen einen schönen Abend verbringen können und man sein Geld dann auch noch quasi in einen guten Zweck investiert. Ja, also 8,50 € ist nicht die Welt. Auf jeden Fall, dafür gibt's zähl nochmal die Bands auf. Ja, zähl nochmal die Bands fünf auf. Fünf Bands, ja. Also wir fangen mal ganz, wir machen das von vorne nach hinten oder sowas. Ne? Mhm. Also Karoshi, komm, das darf man jetzt offiziell sagen, was auch endlich auf der MTC-Seite ist. Sag auch mal was von der Musikrichtung, einfach mal, damit die Leute so wissen, das was... Das ist Stunt-Punk. Stunt-Punk? Ich kenne mich mit diesen ganzen Special-Genres gar nicht aus. Ja, okay, ich sage einfach die Bands und die sagen genau. Genres. Ja, genau. Bad Reputation. Mhm. Psychobilly. Das ist Psychobilly aus Köln. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ich freue mich so dermaßen. Ja, dann die Snuff Queens, die wir eben schon mal zu Beginn gehört haben mit dem ersten Lied aus den Niederlanden. Aus Holland kenne ich über die Maje. Sehr gute junge Musik, Junge. Ja, Musikrichtung kann man definieren als? Ich glaube, Crash Metal. Nee, ich glaube, die Jungs würden sich irgendwo so zwischen Hardcore und Trash-Punk einordnen. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Da müssen wir die am Freitag nochmal fragen. Stoner-Punk. Ja. Dann ist es Crashcore. Stoner-Punk, nee. Dann haben wir noch Quantums. Die kommen aus dem Sauerland, ist das richtig? Liegt Wiesbaden im Sauerland? Nee, ich war mir nicht mehr sicher. Wiesbaden, ah. Ja, also direkt vom Schlachthof. Die machen Punk? Ja, so... Ja, Hardcore-Punk mit einem leichten subversiv, wie soll ich das jetzt ausdrücken, melancholischen Einschlag. Also da sind wir uns bei unseren Schubladen irgendwie, glaube ich, nicht einig. Ich würde es halt ja, vielleicht sollten wir noch mal ein Weinchen dazu trinken und den definieren. Ja. Und zu guter Letzt natürlich noch, nicht zu vergessen. Ja, tipptopp. Tipptopp und die wissen gar nicht genau, was sie machen. Die Band auch jetzt hier ist. Das machen sie. Und ihr spielt ja bestimmt gut. Noch was hier unplugged, oder? Ihr wisst nicht, was ihr macht, aber das macht ihr gut. Ja, ihr spielt doch bestimmt jetzt noch was unplugged, oder? Ihr spielt doch bestimmt noch was unplugged. Das Doofe ist, wir wissen ja gar nicht was. Ach so, ihr wisst nicht was? Irgendein Lied. Ist ja doch Musiker. Ja, das ist schon klar. Wir warten auf eine Hörermeinung, sonst labern wir einfach weiter. Oder Hörerinnenmeinung. Oder Hörerinnenmeinung. Natürlich Hörerinnen. Ich kann währenddessen, kann ich aber hier auch noch eins aus der Dose, ne? Ein Lied spielen von Toleranzgrenze. Auch ein nagelneues Lied von einer Band aus dort. Ne, wo kommen die her? Ja, nur nagelneue Lieder heute, Rüdiger. Ja, ja, aus mein Tübingen Gott. Kommen die, aus Tübingen. So, ja. Kurz vor Weihnachten, da wird wieder alles veröffentlicht. Ja, ne? Toleranzgrenze mit dem Lied Grüß Fashion. Apple aus. Fashion Apple Punks. Aus. Ja, tust wieder auf Studi, ja? Der gerade seine Aufnahmeprüfung macht, ja? Nee. Und keine Kohle hat oder sowas. Das waren Toleranzgrenze. Und jetzt geht's weiter hier mit Tipptopp. Habt ihr euch jetzt endlich entschieden, was für ein Lied ihr spielt? Ja, nicht so wirklich. Oder wir improvisieren einfach irgendwas. Olli ist wieder auf dem Scheißhaus. Du kannst auch mitsingen. Thomas improvisiert einfach. Ja. Und du singst mit. Ich sing mit. Ja. Wir haben mal so ein Lied, das werden wir auch an dem Abend spielen. Das heißt Tipptopp. Ich weiß persönlich gar nicht mal genau, was ich da zwischendurch immer texte. Ja. Ich glaube, der Olli hat einen ganz guten Refrain oder sowas, wo ich mit einsteigen kann, immer wieder. Wir machen das einfach mal aus Spaß. Ja, wenn ich mitsinge, ist ja totaler Quatsch, weil ihr seid drei Musiker und warum soll ich da mitsingen beim Lied, das ich gar nicht kenne? Musiker, oh Gott, das schmeichelt mir aber. Ja, habe ich noch nie wie gehört. Soll ich sonst sowas? Ja, weiß ich nicht. Sowas nennen wir dich. Dann muss aber einer mal, weil der Olli nicht das, dieses Ding hier mal nehmen, sonst habe ich die Hand nicht frei. Ja. Und wir wissen noch nicht, was es wird. Olli, es tut mir leid, ich bin das Gitarrenmikrofon. Ja. Ach so, scheiße, ja, genau. Das ist ja auch noch. Ja, wir haben ja einen Tontechniker im Haus, nämlich den Dirk. Oh, das war schon falsch. Ja, wir spielen im MTC, jetzt am Freitag, kommt und geht, außer an diesem Abend und seht, fünf Bands, auf die ihr steht, weil sie gute Musik machen und mit uns die schönen Sachen teilen wollen an dem Armen und ihr müsst nur 8,50 zahlen. Und wir sind tipptopp. und wir sind tipptopp. Und der Olli ist jetzt auch da und steigt mit ein in die Improvisation. Wir machen Werbung für das Konzert. Es ist für einen guten Zweck, also kommt schon hin. Am Freitagabend um 19 Uhr geht's los, seid alle bereit. Und ich weiß genau, es ist Wochenende und sagt mir nicht, ihr hättet keine Zeit, wir sind tipptopp und vor euch gehen wir auf die Knie. Denn so gut wie ihr werden wir nie. Ja, wir haben die Snuff Queens im Gepäck. Tipptopp! Und auch noch Karoshi entdeckt. Tipptopp! Wer ist noch dabei? Bad Reputation! Woo-woo. Und wen haben wir noch zum Besten? Ah ja, Quantums. Hey, Moment. Aber da kommen noch welche. Und zwar... Ja, wir sind Tipptopp! Ja, wir sind Tipptopp! Ja, vielleicht haben wir schon ein paar Heineken, Intus oder auch Kölsch. Tipptopp! Der andere trinkt Karlskrone und der nächste vielleicht auch Becks. Tipptopp! Das soll keine Werbung sein, wir wollen nur sagen, wo wir gerade stehen. Tipptopp! Weil wir haben keine Kamera. Ja, der Rüdiger wandte sich gegen das System. Wir sind Tipptopp und vor euch gehen wir auf die Knie. Denn so gut wie ihr werden wir nie. Tipptopp! Aber dafür spielen wir im MTC. Tipptopp! Ihr werdet schon sehen. Dankeschön. Ja. Also das war jetzt echt aus dem FF, oder? Ja, das war Wahnsinn. Ja. Und da legst du dir irgendwie eine halbe Stunde lang, was du spielen sollst, wenn du sowas irgendwie hier mal kurz aus dem Knie schüttelst? Nein. Da der Onkel ja schon mal erklärt hat, dass sie ursprünglich aus so einer anderen Musikrichtung eher stammt und gar nicht wusste, dass das, was wir ist Punkrock machen, am Ende. Achso, eigentlich nein, bist du da wurde schon immer improvisiert, quasi vornherein. Da überlegst du dir auch nicht viel. Außerdem ist es immer schön, wenn man ein Thema hat, ist das einfach. Mhm. Wenn du gerade gar nicht weißt, über was du jetzt irgendwie singen oder reden sollst, dann wird es schwierig. Aber da wir im Grunde genommen die ganze Zeit thematisieren, unter anderem das Konzert, dann ist das ganz simpel. Danke. Trotzdem, bitte. Sehr gut. Tschö. Sehr gut. Ah, da haben tschö gesagt. Nee, ja. Schön habe ich gesagt. Ach, schön, ja, das ist gut. Schön. So wie Tschöffer. Komm, ich halt mal das Mikrofon. Dann kannst du mal die Gitarre weglegen. Soll ich wieder das ABC aufsagen? Nein, danke. Bitte. ABC, E, F. Buchstaben. So viele kenne ich gar nicht. Wo kommst denn du her? Das sag ich jetzt da nicht. Waren noch ein paar Umlaute dabei, oder? Ach schön, es macht immer wieder Spaß hier. Immer wieder ist gut. Obwohl, wir sind das dritte Mal schon hier, glaube ich, ne, bei dir. Mhm. In der Konstellation ungefähr fast. Ja, aber wobei einmal der Olli den Flock ersetzt hat. Und dann war der Flock ja mal für den Olli da. Also jetzt ist der Flock ist jetzt gerade wieder hier. Mhm. Und letztes Mal hatten wir ja den Olli mitgebracht. Das Lustige ist, und das wird euch alle sehr erstaunen, den Abend, also wir haben quasi getauscht. Der Flock sah aus wie ich und ich sah aus wie der Flock. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wann wir da waren. Ja. Für die Abende gab es auch noch Kamera. Also ist eine lange Geschichte. Lange Geschichte, ja. Ja, spielen wir noch ein Lied oder lassen wir es sein? Oder wie? Oder was sagt denn die Uhr? Spiel was. Du willst was spielen, Dirk. Wir sollen was hallo spielen. Dirk. Ja, hallo Dirk, das erste Mal, dass du auch was sagst. Das, das dritte Mal. Ich habe mitgezählt, ja. Ah. Ja, wie geht's ohne dir? Ohne Witz. Mir geht's super, ja. Ja. Danke. Die Drummer sind immer die stillen Wasser, aber die sind halt unheimlich tief. Ne? Ja, und seicht. Tief. Und seidig. Seicht. Seidig. Ja. Der Dirk ist seidig und tief. Ich hätte hier noch was anzubieten. Wir können natürlich die ganze Platte von Tipptopp noch weiterspielen, aber ich hätte hier noch was absolut neu ist, glaube ich doch. Die kommen aus Dortmund. Die heißen Fickfehler. Die haben ein Lied gemacht, das heißt Parasit. Passt ja. Ich bin ein Parasit, ein asozialer Typ. Ich lebe auf eure Kosten, bin ein Sozialschmarotzer. Alle gehen zur Arbeit, ich leg mich wieder hin. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich asozial bin. verhunzt, steh ich faul am Bahnhof rum. Und kommt mir mal ein Spießer krumm, dann haue ich ihn sofort um. Ich scheiße einen dicken Haufen auf Spießerbullen und Nazi-Pflaumen. Es ist noch Schnaps im Schrank, ich bin ein Punk. Asozial und Spaß dabei, Hartz IV, Anarchie und Sauferei. Nach Sexorgien mit Drogen gehen wir eine Runde Bogen. Arbeit scheiße, saufen gut, Arbeit steckt mir nicht im Blut. Ich bin arbeitsscheu, oi, oi, oi, oi. Asozial und Spaß dabei, Hartz IV, Anarchie und Sauferei. Ja, das war schon wieder Pogo Radio beim Moderfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 28.10. ist, dann habe ich meine Wiederholung. Und wir sind hier live bei punkrockersradio.de im Stream. Und das hier war die Sendung mit Tipptopp. Ja, vielen Dank, Maie, dass wir auch wieder kommen durften. Die nicht bei Tipptopp mitspielt, aber einen wichtigen Beitrag geleistet hat zu der Sendung, nämlich das Niveau auf jeden Fan Fall ist. Um 200-300% gehoben. Darf ich das mal runterziehen? Ich muss eigentlich die ganze Zeit auf die Nippel an der Wand schauen. Ah. Ich nicht. Nee. Ich schaue da schon lange nicht mehr drauf. Aber das ist eine Geschichte, die erzähle ich, glaube ich, alle halb Jahr im Pogo Radio. Es geht um ein Plakat zu 125 Jahre Mannheimer Hafen. Das offizielle Plakat dafür. Ja. Ist das Mike Krüger? Oder ist seine Tochter. Oh. Ja. Ah, okay. Und zieht den Nippel durch die Lasche. Aber das Beste ist, es merkt niemand, dass da ein Fisch zwischen den Titten hängt. Hm? Nee, ich hab gedacht, der hat sich in den Haaren festgebissen. Ach so, da sind auch Brüste. Die habe ich gar nicht. Ihr seid echt. Das ist unglaublich. Ich habe den Fisch nicht gesehen. Du hast den Fisch nicht gesehen. Der hängt zwischendrin. Keiner sieht den Fisch. Ein Riesenfisch. So. Ich sah nur rechts die Glocke. Ja. Ja. Okay, das ist jetzt echt blöd. Schluss jetzt. Ja, es gehen an dieser Stelle Grüße nach Mannheim. Und wir spielen jetzt noch ein schönes Lied. Was habe ich denn noch? Was hast du noch? Hirntod von Tipptopp hast du noch. Das geht an Vogesa und Co. Hirntod Pro. Genau, das spielen wir jetzt noch, oder? Tschüss. Tschüss, macht's gut. Bis nächste Woche. Da ist nämlich übrigens Geburtstag vom Pogo Radio. Wird 15 Jahre alt. Hört. Ja, hast du nichts gesagt? Gibt's ein Fest? Grillen wir? Was ist los? Ja, nee, das wollte ich eigentlich vermeiden, weil das heißt nicht, dass jeder kommen kann und dann hier wieder totale Durcheinanderparty ist, sondern wir trinken. Ich habe noch gar keinen Gast übrigens, ne, für die nächste Sendung. Wir denken uns was aus. Ja. Ja. Ja, und dann gibt's halt am Freitag noch so eine kleine Veranstaltung, die wir halt ja genau schon am Rande erwähnt haben, ne? Kommt. Geht da am Freitag ins MTC und nicht zu Schleim. MTC ist. Nein, wir wollten noch gar nicht erwähnen, was er spielt. Was denn? Jetzt Schleim spielt. Nein, Olli hat mir das eben erklärt, Fischleim heißt das. Fischleim spielen. Ah. Aber die kennt auch kein Schwein. Ist doch egal. Nee, also geht auf jeden Fall ins MTC und wenn er irgendwie. Uns auf jeden Fall auch wünschen. Sie müssen nicht kommen, aber Sie könnten den Abend erwähnen, dass es noch eine andere Veranstaltung gibt und vielleicht spenden Sie auch einen kleinen Teil. Hey. Für die Auswärtigen und Auswärtigeninnen, der ist in der Kölner Innenstadt, nämlich in der Zülpicher Straße. So, das war's. Tschüss. Tschüss. Nee, das wollte ich gar nicht spielen. Ich wollte das hier spielen. Ne? Nein, Hirntod. Nee, Hirntod. Ja, genau. Warte mal. Guter Anfang. Ja. Kann man so lassen. Geil. Ja. Das ist auch. Tschüss.